es vor, als wäre ich der Sauerstoff in diesem riesigen Organismus. Autobahnen, Hauptstraßen. Sehe ich erst die hässlichen Maschinen. Gassen, Gefäße und Kapillare zu den Organen führen. Ich gehe jeden Tag aus dem Haus, bewege mich von A nach B. Bewege mich von A nach B, um das alles am Leben zu halten. Sehe ich erst die hässlichen Maschinen. Autobahnen, Hauptstraßen. Jetzt sehe ich endlich, um was es hier geht und was ich dabei verändern kann.